Herzlich willkommen zur nächsten Einheit der Vorlesung Quer zur Wirklichkeit. Zu Beginn noch einige organisatorische Sachen. Den Reader, der versprochen wurde, dass er online kommt, der wird wahrscheinlich heute auf dem Blog online zum Herunterladen zu gehen. Und wer ihn in gedruckter Form will, kann ihn entweder zu den Beratungszeiten der Schulungsmethode der Politikwissenschaft in COTS, also im Kommunikationszentrum am Institut, abholen, ja, montags und mittwochs. Oder nächste Woche wird das Simon ein paar gedruckte Exemplare mitbringen. Und ja, er ist für freie Spende, kann man ihn erlernen. Und nächste Woche findet auch das Tutorium statt zur Ringvorlesung mit dem Thema, was über die Grundbegriffe der Psychoanalyse als kritische Theorie gehen soll. Es findet statt am 7.5. um 18.30 Uhr im Kommunikationszentrum, also im COTS, im Institut für Politikwissenschaft im zweiten Stock. Kann durch jeder hinkommen. Dann heute haben wir einen Vortrag von Liliana Radonic über die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie, der Antisemitismus als narzisstische Kränkung und pathische Projektion. Sie hat schon zahlreiche Arbeiten darüber geschrieben. Sie hat unter anderem zwei Bücher, also einen Sammelband herausgegeben, der nennt sich Mit Freud, Gesellschaftskritik und Psychoanalyse, erhältlich im Sayra Verlag. Da kann man sich auch im Anschluss dann anschauen, wenn man will. Dann hat sie ein Buch geschrieben, Die friedfertige Antisemitin, über kritische Theorie, also kritische Theorie über Geschlechterverhältnisse und Antisemitismus, ist auch hier. Und einen Beitrag vom Stefan Gigert herausgegebenen Buch Feindaufklärung und Re-Education. Und der Inhalt des heutigen Referats ist im Wesentlichen, glaube ich, hier abgerufen. Oder zum Teil. In diesem Buch. Und ja, dann fangen wir an. Vielen Dank für die Einleitung und die Einladung auch zu dieser Ringvorlesung. Wie schon gesagt, werde ich heute eben über die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie sprechen und auch erläutern, warum die von Freud beschriebenen Mechanismen ein unverzichtbarer Bestandteil von Gesellschaftstheorie und Gesellschaftskritik sind. Hört man mich denn gut so, oder? Ja. Protestieren Sie einfach, wenn es zu leise werden sollte. Außerdem werde ich darlegen, warum die Analyse des Antisemitismus kein Randphänomen untersucht, sondern den Kern der Gesellschaftsanalyse der kritischen Theorie, allen voran von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, ausmachte. Ich werde also Begriffe wie narzisstische Kränkung und pathische Projektion, wie schon im Titel erwähnt, erläutern und auf ihre Relevanz für eine Theorie der Gesellschaft und des Antisemitismus eingehen. Zum Vorgehen, ich würde vorschlagen, während ich vortrage, haben Sie die Möglichkeit, mich jederzeit zu unterbrechen, wenn Sie Verständnisfragen haben, wenn Sie Begriffe hören, den Sie nicht verstehen, wenn Ihnen ein Zusammenhang unklar vorkommt, einfach aufzeigen oder Entschuldigung, das bitte noch einmal reinsagen. Ich glaube, das ist wichtig, damit Sie dem Vortrag auch folgen können. Falls ich eine Frage eher als Diskussionsbeitrag oder so einstufen würde, würde ich sie dann für nach dem Vortrag aufschreiben und aufheben sozusagen. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir über das Gehörte im Anschluss dann auch diskutieren können, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auch für das Sichsetzen dessen, was man gerade gehört hat. Gut. Die Hinwendung von Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen zur Psychoanalyse hat, wie viele andere Neuorientierungen der Linken, ihre Wurzel in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die kommunistische Revolution, deren Ausbruch und Erfolg in den kapitalistischen Staaten erwartet wurde, war ausgeblieben. In der Sowjetunion hingegen, wo eine siegreiche Revolution gelungen war, zeigten sich sehr schnell autoritäre Tendenzen, die mit der Einrichtung eines, zitiere, vereinsfreier Menschen, wie Marx das sagen würde, wenig zu tun hatten. Die Frage also, wie es denn sein könne, dass zwar einerseits die objektive Möglichkeit einer befreiten Gesellschaft gegeben sei, andererseits aber die Revolution sich nicht einstellen wollte, ja ganz im Gegenteil sich die Massen dem Faschismus zuwandten, ließ linken Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen also keine Ruhe. Und so auch nicht jenem Zirkel Linksintellektueller, die ja das Thema der Ringvorlesung in diesem Semester sind, die sich am Institut für Sozialforschung zusammengefunden hatten. Die Wissenschaftler rund um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die aus Deutschland in die USA emigriert waren, untersuchten also die Wirkung gesellschaftlicher Verhältnisse auf das Subjekt und, darum wird es auch vor allem heute gehen, die dadurch entstehende Zurichtung des Individuums. Sie verknüpften also damit traditionelle Anliegen der Psychologie mit jenen der Sozialwissenschaften. Der Kreis um Max Horkheimer stellte sich also die Frage nach dem Kitt der Gesellschaft, der diese auch dann noch zusammenhält, wenn ökonomische Interessen dies nicht mehr tun. In dem 1955 erschienenen Text zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, der vielleicht auch für ein mögliches Essay-Thema für Sie von Interesse sein könnte, beschreibt Adorno die frühen Beweggründe der kritischen Theorie. Ich zitiere: Die alte Erklärung allein, dass die Interessen alle Mittel der öffentlichen Meinung kontrollieren, reicht nicht aus. Denn die Massen ließen kaum von plumper und augenzwinkernd unwahrer Propaganda sich einfangen, wenn nicht in ihnen selber etwas den Botschaften vom Opfer und vom gefährlichen Leben entgegenkäme. Darum hat man es angesichts des Faschismus für notwendig erachtet, die Theorie der Gesellschaft durch Psychologie, zumal analytisch orientierte Sozialpsychologie, zu ergänzen. Das Zusammenspiel der Erkenntnis gesellschaftlicher Determinanten und der in den Massen vorherrschenden Triebstrukturen versprach volle Einsicht in den Zusammenhalt der Totalität. Zitat Ende. Was heißt das? Den kritischen Theoretikern ging es also darum zu fragen, warum eben trotz dieser augenzwinkernd unwahren Propaganda die Bedürfnisse der Menschen so stark waren, sich von eben dieser Propaganda einfangen zu lassen. Was also in ihren Triebstrukturen beförderte diesen Mechanismus? Gesellschaftstheorie müsse sich demnach auf den subjektiven Faktor einlassen, so die Kritiker. Die psychische Beschaffenheit also der Subjekte. Um das Fortbestehen eines Leid und Elend hervorbringenden Systems zu erklären, das aber nicht existieren könnte, wenn es, wie Adorno sagt, nicht die Menschen selbst bis ins Innerste so gemodelt hätte, dass sie ihm konformieren. Das heißt, die Frage ist hier, was passiert mit den Individuen, damit sie in diesem System sich konformistisch verhalten. Bald fanden dann psychoanalytische Kategorien Eingang in fast jedes Werk, das aus dem Umfeld des Instituts stammte. Neben den Studien über Autorität und Familie zum Beispiel von Horkheimer sind noch die Studies in Prejudice zu nennen, in denen auch die Studien zum autoritären Charakter zu finden sind, über die Sie ja nächste Woche in der Einheit was hören werden. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Psychologie bzw. Psychoanalyse und Gesellschaftskritik wurde von da an stets betont. Dabei, und das ist ein zentraler Punkt, darf nicht vergessen werden, dass die Psychologie des Individuums gesellschaftlich fundiert ist. Zitat Adorno: Während die gesellschaftlichen Gesetze nicht aus psychologischen Befunden extrapoliert, also herausgelöst werden können, ist am Gegenpol das Individuum nicht einfach Individuum und Substrat der Psychologie, sondern immer zugleich Träger der gesellschaftlichen Bestimmungen, die es prägen. Und jetzt das Entscheidende zu diesem Zusammenhang zwischen Psychologie und Gesellschaftstheorie. Noch der vulgäre Materialismus, der den individuellen Reaktionsformen handfeste Profitinteressen zugrunde legt, hat Recht gegen den Psychologen, der wirtschaftliche Verhaltensweisen von Erwachsenen aus ihrer Kindheit ableitet, die objektiven ökonomischen Gesetzen folgen, so Adorno. Also, er setzt sich ein dafür, dass man von einem Primat der Ökonomie vor der Psychologie sprechen muss und sagt, es macht keinen Sinn, bloß eine reine Psychologie der Individuen zu machen und gleichzeitig von den gesellschaftlichen Verhältnissen zu abstrahieren, denn man kann sich die Psychologie des Einzelnen nur im Zusammenhang mit diesen gesellschaftlichen Verhältnissen anschauen. Das heißt, Sozialwissenschaften und Psychoanalyse müssen zwar zusammen gedacht werden, aber sind letztlich doch realgesellschaftlich getrennt, eine der vielen Ambivalenzen, auf die die kritische Theorie hingewiesen hat. Vor diesem Hintergrund setzten sich also die kritischen Theoretiker mit der Freudschen Psychoanalyse auseinander. Dabei wurde, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, welche Rolle die Antisemitismustheorie in diesen Werken der kritischen Theorie gespielt hat, dabei wurde im Zweiten Weltkrieg den kritischen Theoretikern angesichts der drohenden Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden der ursächliche Zusammenhang von radikaler Gesellschaftskritik und der Kritik des Antisemitismus deutlich. Antisemitismus-Theorie, zu diesem Ergebnis sind sie gekommen, ist kein Expertenwissen in Extremismusfragen, in Randphänomenfragen, sondern ist die Analyse einer Gesellschaft anhand der fürchterlichsten Konsequenz, die diese Vergesellschaftungsform hervorgebracht hat. Der Antisemitismus gerät deshalb ins Zentrum der Kritik, weil er die Grundlage für den Rückfall in die Barbarei war und er alle durch die falsche Gesellschaft hervorgerufenen destruktiven Züge vereint. Der Rückfall in die Barbarei wird also als Potenzial der modernen Welt analysiert, das in Auschwitz und all den anderen Städten der Vernichtung kulminierte, dessen Grundlagen aber weiter fortbestehen. Das ist natürlich auch eine wichtige Erkenntnis der kritischen Theorie, dass das ja nach 1945 nicht alles verschwunden ist. Der Stellenwert der Beschäftigung mit dem Antisemitismus hat sich für die kritischen Theoretiker also durch den drohenden Holocaust grundlegend gewandelt, also schon vor 1941, bevor klar war, worauf die industrielle Massenvernichtung hinausläuft, also dass es auf die industrielle Massenvernichtung hinausläuft. Diese Wandlung der Bedeutung des Antisemitismus für die Theoretiker kommt am deutlichsten in einem Brief Adornos an Horkheimer zum Vorschein, den er 1940 geschrieben hat. Er schreibt: Mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich vom Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann. Oftmals kommt es mir vor, als wäre das, was wir unterm Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. Das heißt, er sagt hier, früher haben auch in der kritischen Theorie Vorstellungen von Klassenkampf, Arbeitern als dem Subjekt der Revolution und so weiter vorgeherrscht und jetzt würde ihnen immer deutlicher, dass es sinnvoll wäre, anstatt dass unter der Frage des Proletariats ihre zentralen Fragen an die Gesellschaft anhand des Phänomens Antisemitismus zu stellen. Das heißt, im Begriff der antisemitischen Gesellschaft verdichtete sich dann auch im Zweiten Weltkrieg die gesamte kritische Theorie. In dieser Antisemitismus-Theorie, die sie vor allem auch in der Dialektik der Aufklärung, in dem Kapitel Die Elemente des Antisemitismus entwickelten, gilt, dass ohne eine Analyse der ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen nicht über die Psychologie des Antisemitismus ausgesagt werden kann. Das heißt, was für die Gesellschaftstheorie allgemein gilt, gilt auch für die Antisemitismus-Theorie. Man muss sich immer die psychologische Beschaffenheit des Individuums zusammen mit des Antisemiten und der Antisemitin in dem Fall zusammen mit der gesellschaftlichen Struktur, in der wir leben, anschauen. Was ich jetzt sagen werde, knüpft also direkt an das an, was Sie beim Vortrag von Gerhard Scheidt gehört haben, Ende März, glaube ich, wo er ja von den Zurichtungen an das Individuum gesprochen hat, aber ich denke, es wäre ganz günstig, das in einer vielleicht auch etwas einfacheren Form hier nochmal in Zusammenhang mit dem Antisemitismus auszuführen, nur ganz kurz. Den Ausgangspunkt für die Analysen von Adorno und Horkheimer und anderen kritischen Theoretikern bildete also die Annahme, dass mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auch der moderne Antisemitismus entstanden ist. Dieser schloss an vormoderne Formen der Judenfeindschaft an und übernahm von diesen das Objekt seines Hasses. In Europa war diesbezüglich natürlich die Tradition des religiösen, christlichen Antijudaismus von besonderer Bedeutung. Beim modernen Antisemitismus handelte es sich also ursprünglich um eine Reaktion auf die Durchsetzung des Kapitalismus und die damit einhergehenden gravierenden gesellschaftlichen Veränderungen. Die direkten Abhängigkeitsverhältnisse feudalistischer Gesellschaften wichen einer indirekten, gewissermaßen abstrakten Herrschaftsform, die von Marx ja bekanntlich als stummer Zwang der ökonomischen Verhältnisse umschrieben wurde. Diese Emanzipation der Menschen von den Schranken des Feudalismus ging dann auch bekanntlich mit der Emanzipation der Juden von jahrhundertelanger Ausgrenzung und Diskriminierung einher. Nach den früher als Gott gewollt geltenden Prinzipien feudaler Herrschaft fielen also in dieser Umbruchsphase die Mauern des mittelalterlichen Ghettos. Die Juden bekamen Zugang zu lange versperrten gesellschaftlichen Bereichen sowie die Möglichkeit, in neu entstandenen Berufssparten, vor allem in den Städten, Fuß zu fassen. In den Augen der traditionell judenfeindlichen christlichen Mehrheitsbevölkerung, zumindest in Deutschland und Österreich, erschienen somit die Juden als Kolonisatoren des Fortschritts, wie Adorno und Horkheimer in die Dialektik der Aufklärung schreiben. Wie selbstverständlich erschien also die Verknüpfung der Emanzipation der Juden mit der als bedrohlich angesehenen Modernisierung. Als bedrohlich wurden vor allem jene Aspekte empfunden, die dem althergebrachten Leben unter feudalistischen Verhältnissen mit all seinen starren Regeln widersprachen. Der unter dem Diktat der Kapitalakkumulation entfesselten Dynamik moderner Gesellschaften standen also große Teile der Bevölkerung gegenüber, die berechtigterweise davon ausgehen konnten, zu den Verlierern der neuen Ordnung zu gehören. Über das eigene Leben entschied fortan also nicht mehr das festgefügte Regelwerk traditioneller Prägung, sondern Erfolg oder Misserfolg am Markt. Die Juden wurden also zum Objekt der Auflehnung gegen die unbegriffenen Funktionsmechanismen der wahnförmig organisierten Gesellschaft. Der moderne Antisemitismus besteht somit wesentlich in der Personifizierung gesellschaftlicher Verhältnisse unter der Herrschaft von Kapital und Staat. Die Judenfrage wurde in der ideologischen Auseinandersetzung zum Kern aller gesellschaftlichen Antagonismen stilisiert. In der antisemitischen Fantasie wurden also alle Widersprüchlichkeiten dieses Zerrbilds vom Juden vermittels des Mythos der Weltverschwörung aufgelöst. So gelang es also letztlich, alles Negative in einem übermächtigen Feind zu personifizieren. Beim modernen Antisemitismus handelt es sich also um eine besonders gefährliche Form fetischistischer Wahrnehmung, könnte man sagen. Den vermeintlich abstrakten Seiten des Kapitalverhältnisses, Wert, Kapital, Zins etc., werden die, wie Sie wissen, vermeintlich konkreten Seiten, Ware, Arbeit, Produktion etc. entgegengehalten. Also es entsteht in der Wahrnehmung des Antisemiten die Trennung vom guten, schaffenden und bösen, raffenden Kapital. Dies findet sich auch in problematischen Tendenzen zum Teil im Ansatz wieder, wenn von dem Finanzkapital, das wuchert und an allem, insbesondere der aktuellen Wirtschaftskrise, schuld ist. Der Antisemitismus erweist sich so als eine Form von verkürztem Antikapitalismus. Verkürzt insofern, als das abstrakte Herrschaftsverhältnis personifiziert und Personen als Schuldige auszumachen versucht. Durch die Beschränkung des Angriffs auf lediglich die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses ist der Antisemitismus also in höchstem Maße auch herrschaftskompatibel. Denn weit davon entfernt, die bestehende Gesellschaft radikal zu kritisieren, verlängert und verfestigt er die vom Staat und Kapital erzwungene Unterwerfung der Einzelnen unter die Gesetzmäßigkeiten moderner Gesellschaften. Die auf die Juden projizierten Eigenschaften sind den Antisemiten nur allzu vertraut. Handelt es sich dabei doch um ihre eigenen, verdrängten, nicht zugelassenen Wünsche und Sehnsüchte. Hier gehen wir also zum ersten Mal in einen Bereich, der psychoanalytisch argumentiert. Was der notwendigen Selbstzurichtung der Subjekte widerspricht, was diese sich selbst nicht eingestehen können und dürfen, wird den Juden als Eigenschaften zugeschrieben, um es an ihnen verfolgen und damit die eigene Selbstzurichtung bestätigen zu können. In einer Gesellschaft der Unterdrückung und Unfreiheit muss der Schein dessen, dass es auch anders sein könnte, verfolgt werden. Die Juden werden so zu Opfern eines Rituals, das man fast als moderne Form des Exorzismus bezeichnen könnte. Das heißt, im Angriff auf die Juden versichern sich die Antisemiten ihrer Zugehörigkeit zum als naturhaft vorgestellten nationalen Kollektiv, dass seine Mitglieder vor den bisweilen katastrophischen Konsequenzen des Lebens in kapitalistischen Gesellschaften schützen soll oder scheinbar schützt. Die sich der Substanzlosigkeit ihrer Subjektivität, also bewusst werdenden Subjekte, flüchten sich in die vorgestellte Schutzgemeinschaft der Nation. Nationale Aufbrüche sind also der erlaubte Ersatz für die Revolution. So Horkheimer in Die Juden und Europa. Die kritische Theorie des Antisemitismus, die, wie ich schon ausgeführt habe, diesem Verständnis zufolge nichts anderes ist als die kritische Theorie der Gesellschaft, Denn es geht ja genau um die Analyse des der Entstehung des modernen Antisemitismus als ein Kernbereich der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Diese kritische Theorie des Antisemitismus stellt dabei konsequent das einzelne Individuum in das Zentrum der Kritik. Allerdings auf die einzige Art und Weise, wie darüber überhaupt sinnvoll sich etwas aussagen lässt. Das heißt, Adorno und Horkheimer gehen nicht von irgendwelchen naiv-anthropologischen Annahmen über das Wesen des Menschen aus, sondern vom beschädigten Leben des einzelnen Subjekts und dem objektiven Verblendungszusammenhang, dessen, ja, man könnte sagen, klägliche Übersetzung dieses Zusammenhangs ins Individuum das Subjekt ist oder das Subjekt, soweit es überhaupt als solches, als ein autonomes bezeichnet werden kann in unserer Gesellschaft. Voraussetzung einer erfolgreichen Subjektkonstitution ist für die überwältigende Mehrzahl der Menschen die funktionierende Verwertung der eigenen Ware, über die die aus bisherigen gesellschaftlichen Banden befreiten, also aus der feudalistischen Gesellschaft befreiten, einander atomisiert gegenüberstehenden Warenbesitzer noch verfügen. Und diese Ware ist, Sie können es sich denken, natürlich die wahre Arbeitskraft. Das heißt, der Erfolg oder Misserfolg der Verwertung liegt aber außerhalb des Einflussbereiches der einzelnen Subjekte. Daher bleibt diese Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft Ideologie. Von einem beschädigten Subjekt ist also die Rede. Beschädigt ist es, weil es im Interesse der Selbsterhaltung gezwungen ist, an sich selbst Ansprüche zu stellen, die es aus sich selbst heraus gar nicht erfüllen kann. Oder psychoanalytisch gesprochen, das Subjekt ist gezwungen, sich fortdauernd narzisstisch zu besetzen. Die narzisstische Kränkung ist aber gar nicht zu verhindern. Bevor ich jetzt aber über den Begriff des Narzissmus und der narzisstischen Kränkung weiter spreche, kurz die Kontextualisierung des Gehörten. Das heißt, das war jetzt der Versuch, im Anschluss an den Vortrag von Gerhard Scheidt darzulegen, welche ökonomischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen man mitbedenken muss, wenn man eine Antisemitismus-Theorie entwickeln will, wie es Adorno und Horkheimer getan haben. Worüber wir jetzt sprechen, angesichts dieses Kontexts, in den ich das versucht habe einzubetten, sind jetzt die psychologischen Auswirkungen dieser Gesellschaft auf das einzelne Individuum. Dafür ist eben, wie schon erwähnt, dieser Begriff des Narzissmus bzw. der narzisstischen Kränkung zentral, um zu verstehen, ja, was mit den Individuen da psychologisch sozusagen geschieht. Schon Freud führte in seinen späteren Werken den Narzissmus als zentralen Begriff ein und auch die kritische Theorie arbeitete später mit der Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Narzissmus. Beim primären Narzissmus handelte es sich um ein Phänomen, das laut Freud jedem Kleinkind zu eigen ist. Freud spricht davon, dass ein Säugling polymorph pervers ist. Was heißt das? Der Säugling hat noch kein Ich, dass etwas von der Außenwelt Unterschiedenes wäre und ist sich selbst mit all seinen Körperorganen und Öffnungen Liebesobjekt. Bald jedoch erfährt das Kind, und das ist der zentrale Punkt des primären narzisstischen Kränkung, dass nicht alles nach seinem Wunsch geschieht und nimmt die von außen kommenden Zwänge, natürlich insbesondere das Wegbleiben der Mutter, wahr. Notwendigerweise kommt es also zu einer Kränkung des primären Narzissmus, in jedem Fall, bei jeder kindlichen Entwicklung sozusagen. Die Familie weist aber dabei einen Doppelcharakter auf. Sie bietet einerseits im Optimalfall, leider nicht sehr oft sehr optimal, einen Schutzraum, der die Entwicklung eines autonomen Individuums überhaupt ermöglicht und ist aber gleichzeitig Sozialisationsagentur, also Keimzelle der Gesellschaft, wie Erich Fromm das formuliert hat. Durch die Auseinandersetzung mit den Eltern wird nicht nur ihre Autorität akzeptiert, sondern auch die gesellschaftlichen Prinzipien, die sie repräsentieren. Das konkrete Ausmaß an Triebverzicht ist aber, und jetzt kommen wir zu dem, was nicht naturnotwendig bei jeder kindlichen Entwicklung auftritt, dieses konkrete Ausmaß an Triebverzicht ist in hohem Maße abhängig von der Einrichtung der Gesellschaft. Ohne die Notwendigkeit also eines Realitätsprinzips, also einer Anerkennung der Zugeständnisse, die man an die Realität nun mal machen muss in seinem Narzissmus, ohne also die Notwendigkeit dieses Realitätsprinzips zu bestreiten, lässt sich der Inhalt dieses dieses Realitätsprinzips historisch-gesellschaftlich präzisieren. Herbert Marcuse unterscheidet deshalb im Gegensatz zu Freud, der das herrschende Realitätsprinzip als unabänderlich verallgemeinert hat, zwischen notwendiger und zusätzlicher Triebunterdrückung. Das ist also ein Punkt, wo die kritische Theorie über die Psychoanalyse hinausgeht, denn während Freud eben die Zurichtung durch die Gesellschaft als unabänderlich annimmt, spricht die kritische Theorie natürlich sehr wohl davon, dass es darum geht, diese Umstände als gesellschaftlich produziert zu begreifen und zwischen notwendiger und zusätzlicher Triebunterdrückung in unserer Gesellschaft zu unterscheiden, wie dies Herbert Marcuse tut. Die Lebensnot erfordert Arbeit, wie schon ausgeführt. Arbeit ist Mühsal und das Gegenteil von Lustbefriedigung. Somit gibt es einen notwendigen Triebverzicht. Also man muss, wenn man Hunger hat, diesen Nachgehen der Lustbefriedigung, das muss man aufschieben, um natürlich sich was zu essen zu besorgen, ganz platt gesagt. Darüber hinaus standen aber die konkreten Formen des Realitätsprinzips bisher immer im Dienste von Herrschaft und beinhalteten eine zusätzliche Triebunterdrückung, die weit über das notwendige Maß hinausgeht. Solange Menschen aber nicht die Fähigkeit haben, diese zusätzliche Unterdrückung als solche zu erkennen, solange befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit der narzisstischen Aufwertung und der gleichzeitigen permanenten Kränkung des Individuums. Die Umstände seiner Selbsterhaltung sind nun mal prekär, die gesellschaftliche Reproduktion ist für das Individuum nicht durchschaubar und erscheint willkürlich. Die Erfordernisse der Selbsterhaltung erzwingen also aus diesen Gründen eine neue narzisstische Besetzung der eigenen Person, um diesen Kränkungen entgegenzuwirken. Dieser sogenannte sekundäre Narzissmus, also das narzisstische Zurückziehen auf die eigene Person, stellt sich dabei laut Adorno als eine verzweifelte Anstrengung des Individuums dar, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, dass es in der Gesellschaft des universellen Tausches keiner je auf seine Kosten kommt. Ausgehend von der These, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht auf die Bedürfnisbefriedigung von Menschen, sondern auf Kapitalakkumulation ausgerichtet ist. Die Erfahrung der Ohnmacht kann also nicht zugelassen werden. Sie wird zu einem Gefühl der Ohnmacht sedimentiert. Es tritt also das spezifisch Psychologische hinzu, so Adorno, dass nämlich die Individuen ihre Ohnmacht nicht erfahren, ihr nicht ins Auge zu sehen vermögen. Sie müssen diese Erfahrung von der Ohnmacht zum Gefühl verarbeiten und psychologisch sedimentieren. Dieses Ohnmachtsgefühl steht aber in Widerspruch zur narzisstischen Besetzung der eigenen Person. Diese Zerrissenheit, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Antisemitismus, führt zunächst mal zur Frage, wer daran schuld ist. Die Antwort steht fest: ich nicht. Damit ist also zunächst mal erklärt, warum das Individuum das Bedürfnis nach narzisstischer Aufwertung verspürt. Da es aber diese Zusammenhänge zwischen den auf ihn wirkenden Zwängen nicht erfassen kann, sucht es, zunächst mal ganz allgemein formuliert, Schuldige. Jetzt komme ich zu dem zweiten zentralen Begriff, der die Psychoanalyse mit der kritischen Theorie verbindet, nämlich dem Begriff der Projektion, insbesondere der pathischen Projektion. Infolge rigider, moralisierender Erziehung werden nicht zulässige Gefühle verdrängt. Ihr Bewusstwerden muss ständig abgewehrt werden. Das erfordert einen großen Energieaufwand, sodass es, und hier sind wir bei einer psychischen Erklärung für den Rassismus und Antisemitismus, eine enorme Erleichterung darstellt, eigene, nicht zugelassene Gefühle bei erster Gelegenheit auf fremde andere zu projizieren. Otto Fenichel, auch einer der im Umkreis der kritischen Theoretiker, schreibt: eines der Abwehrmittel gegen die Bestrebungen des eigenen Unbewussten besteht in Projektionen, also darin, am anderen etwas zu sehen, dessen man sich selbst nicht bewusst werden möchte. Ermöglicht werden beliebig willkürliche Projektionen durch die Unterentwicklung des Vermögens zwischen Fantasie und Wirklichkeit differenzieren zu lernen. Wer also in den Opfern seines Wahns immer nur jene Züge zu entdecken vermag, die er selbst verdrängt hat oder sich nicht eingestehen kann, der ist prinzipiell gegen Erfahrung abgedichtet. Antisemiten, und das ist das Hauptproblem sozusagen, sehen in den Juden immer nur das, was sie zuvor in sie hineingelegt, in sie projiziert haben. In Anlehnung an Kant könnte man also sagen, dass der Antisemitismus das a priori, also das im Vorhinein angenommene, aller möglichen Erfahrungen des Antisemiten bildet. Das erfahrbare Material wird also immer schon in einer bestimmten Art und Weise zugerichtet und verunmöglicht dadurch, dass entgegengesetzte Wahrnehmungen überhaupt gemacht werden können. Vielleicht ein anderes Beispiel, das jetzt von der Antisemitismustheorie wegführt, aber ganz gut, glaube ich, diesen Mechanismus der pathischen Projektion verdeutlicht. Wenn wir uns Verhörprotokolle von Vergewaltigern anschauen, dann sagen die fast in jedem Fall, die Frau wollte es so. Sie hat mich dazu aufgefordert, sie hat mich verführt, sie hat alle Signale ausgesendet, die mich dazu eingeladen haben, sozusagen das zu tun. Und das wäre ein klassischer Fall von pathischer Projektion, dass es jemanden, dessen psychische Struktur so ausgerichtet ist, überhaupt nicht möglich ist, seine eigenen Triebwünsche nicht auf die Frau zu projizieren, sondern alle Wahrnehmung geschieht vor dieser Folie sozusagen, dass seine eigenen Triebwünsche auf die anderen projiziert werden. Ebenso sieht sich dann auch der autoritäre Charakter, nicht zuletzt, also der autoritäre Charakter, ein Begriff, auch der nächstes Mal präzisiert werden wird, nicht zuletzt von denjenigen Menschen herausgefordert und gefährdet, die von der irrationalen, autoritär-repressiven Struktur abzuweichen scheinen. Den Juden, um das konkret zu machen, werden also Attribute wie Freiheit, Gleichheit und Emanzipation, welche die bürgerliche Gesellschaft nicht verwirklichen konnte, zugeschrieben. Diese narzisstisch gekränkten Individuen müssen sich ja täglich am Arbeitsmarkt im schmerzhaften Bewusstsein ihrer Ersetzbarkeit verdingen. Sie haben Hunderte von Wünschen, durchschauen das System aber zumindest so weit, um zu wissen, dass diese nie erfüllt werden. Sie spüren jedoch, tief vergraben im Inneren, dass es da mehr geben könnte. Erahnen, wie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schreiben, die Züge des Glücks ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein. Also dadurch finden sich erklärt zum Beispiel Phänomene wie dieser entwurzelte, rastlose Jude, das ist sozusagen die Hoffnung in lauter kritischen Theorie auf eine Heimat ohne Grenzstein, um es auf diesen Slogan runterzubringen. Diese imaginierten jüdischen Repräsentanten eines besseren Lebens werden also bis zur Ausrottung, wie im Zweiten Weltkrieg, vom sadomasochistisch an Herrschaft gebundenen Individuum gehasst, gerade weil sie an sein eigenes Elend gemahnen. Hinter der ewigen Vorstellung des Antisemiten, Juden seien geldgierig und raffend, verbirgt sich unbewusst der Neid auf jene, die frei von den Zwängen der Arbeit zu sein und alles umsonst und ganz ohne Schweiß zu bekommen scheinen. Denn die Vorstellung vom Juden, der eben allein durch Geld mehr Geld anhäuft, nicht arbeiten muss und so weiter, ist ja ganz präsent. Dabei kommt zu den Projektionsmöglichkeiten des Rassisten, und ich komme jetzt auf den zentralen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus zu sprechen, also zu den Projektionsmöglichkeiten des Rassisten, der den Schwarzen beneidet und hasst, weil er ihn als übersexuell imaginiert, und den Ausländer, weil er nicht zu arbeiten zu brauchen scheint, kommt beim Juden für den Antisemiten noch die imaginierte Allmacht hinzu. Das ist ein Element, das sich im Rassismus nicht findet. Während also der einzelne Ausländer zwar vielleicht wegen seines Rechts auf Faulheit, wie es dann heißen könnte, beneidet wird, bleibt er auch in der Vorstellung des Rassisten den Verhältnissen gegenüber ebenso ohnmächtig wie der Rassist selbst. Doch der als mächtig, als allmächtig imaginierte Jude hingegen wird auch noch für diese imaginierte Allmacht beneidet und gehasst. Ein weiterer zentraler Begriff im Zusammenhang mit der kritischen Theorie des Antisemitismus und auch der Gesellschaftstheorie von Horkheimer und Adorno ist der Begriff der konformistischen Rebellion. Diese real existierenden Unterdrückungsmechanismen, die der Autoritäre nicht durchschauen zu können scheint, führen dazu, dass er seine Hassgefühle eben nicht gegen die realen Zwänge wenden kann. Das heißt, der autoritätshörige Mensch ist zu einem echten Aufstand gegen ihn unterdrückende Autoritäten nicht fähig oder scheint bisher dazu nicht fähig zu sein. Er spaltet also die Autoritäten in Geliebte und Gehasste. Das Bedürfnis nach Auflehnung gegen die ständigen Kränkungen der kapitalistischen Gesellschaft muss also immer wieder aufs Neue weg von den bestehenden Autoritäten kanalisiert werden. Da bietet dann die antisemitische Alltagsreligion, wie Bolieber und Kafka schreiben, schuldige Opfer an, die sich als Opfer dieser konformistischen Rebellion eignen. Im Gegensatz also zum rassistisch Verfolgten als minderwertig Imaginierten scheint der Jude bestens dazu geeignet, aufgrund dieser imaginierten Weltbeherrschungsabsicht und der allmächtigen Bedrohung, die Rolle einer negativen Autorität einzunehmen. Das kann also als zentraler Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus betrachtet werden. Zu all den Merkmalen rassistischer Projektion kommt dem Antisemiten zusätzlich noch die Möglichkeit gelegen, Hass gegen Autoritäten ohne Schaden für die Wir-Gemeinschaft auf andere als negative Autorität imaginierte abwälzen zu können. Es handelt sich aber hierbei, und das sei ausdrücklich betont, nicht um eine bloße Verwirrung der Subjekte. Ihr Hass richtet sich ja nicht aus Unwissenheit gegen die falschen Autoritäten, was man auch dann merkt, wenn man versucht, mit jemandem zu reden und zu sagen, ja, aber schau doch, und der nette Mensch hier ist doch gar nicht und so schlimm und so weiter, da merkt man, da beißt man zum Teil auf Granit, sondern, wie Adorno schreibt, der Autoritäre muss seine Frustration aus innerer Notwendigkeit gegen die Fremdgruppe richten. Er muss es weniger aus Unwissenheit in Bezug auf die Ursache seiner Frustration als vielmehr seiner psychischen Unfähigkeit zufolge, Autoritäten der eigenen Gruppe anzugreifen. Hingegen wäre natürlich eine Fähigkeit zur Selbstreflexion notwendig, um diese eigene Ohnmacht durchschauen zu können und sich nicht von dieser dumm machen zu lassen. Besondere Gefährlichkeit erhält diese Art der autoritären Schiefheilung. Das ist vielleicht ein ganz brauchbarer Begriff, eine Schiefheilung, sprich etwas, was mir psychische Erleichterung verschafft, ohne mich aber deswegen zu einem Menschen mit einem starken Ich und einem ausgeprägten Gewissen zu machen. Diese Tendenz zur autoritären Schiefheilung wird besonders gefährlich dadurch, dass sie auch noch zur Massenbildung tendiert, um die narzisstisch gekränkten Einzelnen in der Volksgemeinschaft aufzuwerten. Die Massenpsychologie bezieht ihren Stoff aus der, wie Freud schreibt, Beobachtung der veränderten Reaktion des Einzelnen, sobald dieser Mitglied einer Masse wird. Das heißt, da verändert sich wirklich etwas, wenn Vereinzelte plötzlich in einer Masse gemeinsam auftreten. Dabei wird, wie Freud erkennt, der psychische Oberbau, der sich bei den Einzelnen so verschiedenartig entwickelt hat, abgetragen, entkräftet, und das bei allen gleichartige, unbewusste Fundament wird bloßgelegt. Stechen also in der Analyse autoritärer Charaktere, wie wir nächstes Mal hören werden, die verblüffend übereinstimmenden Persönlichkeitsmerkmale hervor, so scheinen auch in der Masse alle Individuen gleich. Scheinen natürlich. Das Individuum in der Masse erlangt also ein Gefühl unüberwindlicher Macht. Das hat natürlich Freud all das in seiner Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse dargelegt. Dieses Gefühl unüberwindlicher Macht gestattet es ihm, Trieben zu frönen, die es allein notwendig gezügelt hätte. Freud diagnostiziert, dass bei der Anonymität, die ein wichtiger Bestandteil der Masse ist, und demnach auch Unverantwortlichkeit der Masse, das Verantwortungsgefühl, welches die Individuen stets zurückhält, völlig schwindet. Es ist dabei die Last der Kultur, so Freud, die beim Eintritt in die Masse abgeworfen wird. Das heißt, die Massenbildung wirkt befreiend, im Sinne der Schiefheilung von vorher. Freuds Feststellung also, dass das Realitätsprinzip für die Masse nicht mehr gilt, spielt auch für die Erklärung des autoritären Charakters eine wichtige Rolle. Die Masse denkt in Bildern, so Freud, die einander assoziativ hervorrufen. Diese Bilder werden von keiner verständigen Instanz an der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gemessen. Wer auf die Masse wirken will, bedarf keiner logischen Abmessung seiner Argumente. Er muss in den kräftigsten Bildern malen und immer das Gleiche wiederholen, so Freud in seiner Studie über die Massenpsychologie. Ähnlich beschreibt auch Adorno, der 25 Jahre später auf Freuds Erkenntnissen aufbaut, die mit völlig widersprüchlichen Bildern arbeitende faschistische Propaganda. Ich zitiere Adorno: Die faschistische Propaganda attackiert eher einen Popanz als wirkliche Gegner. Das heißt, sie erzeugt Bilder vom Juden und Kommunisten und reißt sie in Stücke, ohne sich sonderlich um den Realitätsgehalt dieser Bilder zu kümmern. Sie folgt keiner diskursiven Logik, sondern lässt sich eher als eine Art organisierter Gedankenflucht kennzeichnen, die auf bloßer Ähnlichkeit beruht. Das heißt, Widersprüche, wie zum Beispiel, dass Juden als Kommunisten auf der einen Seite und Kapitalisten auf der anderen Seite ausgemacht werden, stören in dieser Form des Aufgehens in der Masse nicht. Sie sind leichter zu ertragen als unzulässige Impulse aus den eigenen Triebbedürfnissen, aus dem S, wie Freud das genannt hat. Ja, sie werden nicht im geringsten beachtet, diese Widersprüche. Die Masse ist, so Freud, impulsiv, wandelbar, reizbar, kennt also weder Zweifel noch Ungewissheit. Sie geht sofort zum Äußersten, der ausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewissheit. Ein Keim von Antipathie wird zum wilden Hass. Es scheint, als unterliege die Masse der wahrhaft magischen Macht von Worten. Bei diesem Text von Adorno muss ich immer an Rostock, an das Pogrom von Rostock denken zum Beispiel, wo genau so eine Masse dann halt ein Asylantenheim anzündet. Ja, da kann man sich dieses mit dem impulsiv, wandelbar und reizbar dann ganz gut vorstellen. Dabei spielt natürlich eine Person im Normalfall eine entscheidende Rolle. Es ist nämlich der Führer, welcher sich dieser Macht zu bedienen scheint, in der einen oder anderen Form, eine Art Anführer, Führer oder wie auch immer. Seine Bedeutung für die pathologische Massenbildung kann gar nicht überschätzt werden, so Freud. Für ihn ist die Masse eine folgsame Herde, die nie ohne Herrn zu leben vermag. Sie hat einen solchen Durst zu gehorchen, dass sie sich jeden, der sich zu ihrem Herrn ernennt, instinktiv unterordnet. Die Bindung des Einzelnen an den Führer, manchmal auch durch eine führende Idee substituiert, aber da wird es dann schon schwierig, bezeichnet Freud als Idealisierung. Dabei findet also eine Regression auf diese narzisstische Stufe der frühen Libidoentwicklung statt. Der Führer wird so behandelt wie das eigene Ich, und ein größeres Maß narzisstischer Libido fließt auf ihn über. Was heißt das? Der Führer erscheint also wie eine idealisierte Vergrößerung des Subjekts. Um diese Idealisierung und gleichzeitige Identifizierung mit ihm zu ermöglichen, darf der Führer aber nicht bloß als Übermensch erscheinen, sondern muss auch Züge der Durchschnittlichkeit besitzen. Adorno führt zu diesem Punkt aus, faschistische Agitatoren betonen vor allem, dass sie selbst bescheidene kleine Leute und gleichzeitig Führer von großem Kaliber sind. Hitler posierte daher, so Adorno, als eine Verbindung von King Kong und Vorstadtfriseur. Das mit den bescheidenen kleinen Leuten und so kann man sich dann auch, also mit diesem ich weiß, wo es lang geht und bin aber selbst ein bescheidener kleiner Mann, kann man sich ja recht gut am mittlerweile verstorbenen Heider auch anschauen, glaube ich. Als geliebtes Objekt genießt also der Führer eine gewisse Freiheit von Kritik. Mit der Verliebtheit versagen die dem Ich-Ideal, also dem auch Über-Ich genannt, zugeteilten Funktionen gänzlich. Das heißt, diese Rolle, die das, sagen wir mal, eigene Gewissen hat, versagt in dieser Konstellation gänzlich. Der Führer und seine Wünsche oder Befehle stehen außerhalb des Geltungsbereiches des Gewissens. Zitat Freud: In der Liebesverblendung wird man reuelos zum Verbrecher. Schließlich setzt sich dann das geliebte Objekt, also der Führer, selbst an die Stelle des eigenen Gewissens, welches schlecht verinnerlicht und rigide immer schon das Ich belastete. Statt dieser inneren Autorität, dem rigiden Über-Ich oder sagen wir mal Gewissen, bestimmt nun also die äußere Autorität, was erlaubt ist und was nicht. In seiner Eigenschaft als kollektives Über-Ich ist der Führer imstande, die Masse zu einem einzigen Gruppen-Ich zusammenzuschweißen, das je nach seinem Willen emotionale Triebabfuhren entfesselt oder bremst. Damit geht natürlich im Sinne der Schiefheilung ein enormes Befreiungsgefühl einher. Aber die Gefühlsbindungen der Massenindividuen bestehen natürlich nicht nur zum Führer, sondern auch zu anderen Individuen in der Gemeinschaft. Laut Freud ist das Bindemittel der Masse libidinöser Natur. Die libidinöse Bindung der Massenmenschen untereinander setzt Freud mit der Identifizierung gleich. Grund für diese Identifizierung ist eine Gemeinsamkeit, die Art nämlich der Bindung an den Führer. Durch die Idealisierung des Führers werden die Individuen in der Masse miteinander verbunden. Sie erfahren dadurch auch eine ungeheure narzisstische Aufwertung. Es lässt sich mit Freud also eine Formel für die libidinöse Konstitution der Masse aufstellen. Ich zitiere: Eine Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Über-Ichs gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Das heißt, es wurde hoffentlich deutlich in dieser Passage, dass der Antisemitismus für den Antisemiten nur in der Masse von Gleichgesinnten funktioniert, weil er die kollektiv-narzisstische Aufwertung in der Gemeinschaft braucht. Auch suchen Antisemiten starke Führer, an die sie ihr bedrückendes Gewissen also abgeben können. Der psychische Gewinn stellt sich also erst in der Masse ein. Die Suche nach einem starken Kollektiv ist charakteristisch für den Antisemiten. Und genau das ist es, was den Antisemitismus auch so gefährlich macht. Bevor ich jetzt zu lange in diesem theoretischen Teil verweile, möchte ich jetzt auf eine besondere Ausprägung des modernen Antisemitismus zu sprechen kommen, die ja sozusagen uns wieder in eine historisierende Betrachtungsweise zurückführt, nämlich auch sich mit der Frage der Entwicklung des Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Eine besondere Ausprägung erfuhr der moderne Antisemitismus durch den Holocaust. Diese Form wird von der kritischen Theorie als sekundärer Antisemitismus bezeichnet. Ein sehr empfehlenswertes Werk zu diesem Phänomen ist von Lars Reinsmann, Kritische Theorie des Antisemitismus, wo sowohl der moderne als auch der sekundäre Antisemitismus und dann auch zum Teil der strukturelle analysiert werden, im Sinne einer Fortführung der kritischen Theorie. Lars Reinsmann heißt der Autor. Am Ausgang meiner Überlegungen zum sekundären Antisemitismus steht also die Annahme, dass der beinahe erfolgreiche, unter Anführungszeichen, Versuch der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen Auswirkungen auf den Begriff und die Erscheinungsweisen des modernen Antisemitismus haben musste. Zumindest für Deutschland und Österreich gilt: Antisemitismus kann heute nicht untersucht werden, weder als soziales noch als individuelles Phänomen, ohne die veränderte Situation durch die Massenvernichtung zu berücksichtigen. Die Situation hat sich insofern geändert, als durch das öffentlich gemachte Verbrechen eine uneingeschränkt positive Bezugnahme auf die Nation zunächst mal nicht mehr möglich war. Auschwitz ist also für die deutsch-österreichische Geschichte zum Synonym einer Beschädigung des kollektiven Narzissmus geworden, weil man sich auf die Nation nicht mehr positiv beziehen konnte. Die Erinnerung daran, oder in Österreich natürlich, dass ich als erstes Opfer erwähnte, viel besser als in Deutschland, aber lassen wir das. Die Erinnerung daran, an diese Beschädigung des kollektiven Narzissmus, ist stark affektiv besetzt und löst in der Öffentlichkeit Reaktionen aus, in denen der Wunsch nach Leugnen, Vergessen, Verschweigen und Relativieren deutlich zu erkennen ist. Der Antisemitismus nach Auschwitz ist, bis auf den Kern eingefleischter Judenhasser, ein Antisemitismus wegen Auschwitz. Im Zusammenhang mit der Abwehr von Erinnerung und Schuld werden Argumentationsfiguren des modernen Antisemitismus erneuert und modifiziert. Eine Vielzahl dieser Abwehrstrategien wurde von Adorno bereits in den 50er Jahren analysiert. Während etwa in jeder öffentlichen Debatte die Forderung nach dem berühmten Schlussstrich unter die Vergangenheit erhoben wird, als ob damit zum ersten Mal bestehende Tabus gebrochen würden, die eine Auseinandersetzung mit dem Geschehenen behindern würden, gehört der Gestus des »Es muss doch einmal Schluss sein« bereits wenige Jahre nach Kriegsende zum fixen Bestandteil deutsch-österreichischer Vergangenheitsbewältigung. Also bereits in seinen Schriften aus den 50er Jahren gibt es diesen Schlussstrich, diese Schlussstrichforderung. Wir haben doch jetzt genug uns mit der Vergangenheit beschäftigt. Beim Opfermythos handelt es sich dabei, wie schon gesagt, um einen genuin österreichischen Beitrag zum sekundären Antisemitismus. Zwar ist auch in der Berliner Republik Selbstviktimisierung nichts völlig Unbekanntes, wie zum Beispiel die alljährlichen Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der alliierten Bombardierung Dresdens zeigen. Diese dienen nicht etwa dem Zweck, auch die Deutschen in die Auflistung der Opfer des NS mit einzubeziehen. Doch muss dies vor dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass die Bundesrepublik, anders als Österreich, sich als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches einer Konfrontation mit der Vergangenheit nicht in so großem Maße entziehen konnte, wie dies die ehemaligen Ostmärkler vorgezeigt haben. Der sekundäre Antisemitismus stellt insofern eine große Gefahr dar, als er seinen Proponenten erlaubt, sich erneut in die Pose der verfolgten Unschuld zu werfen. Die paranoiden Verschwörungstheorien des modernen Antisemitismus werden in offener Form ja nur mehr selten vertreten oder halt wirklich Randgruppierungen. Aber die Vorstellung, eine jüdische internationale Gemeinschaft arbeite auf clandestine Weise an der Zerstörung und Unterdrückung der nichtjüdischen Völker, mag zwar immer noch ein erstaunlich großes Publikum begeistern, doch es handelt sich zumindest momentan um keine Ansicht, die jetzt irgendwie große Menschenmassen ansprechen könnte. Hingegen kann sich etwa die Vorstellung, Juden würden weltweit den Holocaust für ihre Zwecke instrumentalisieren, um die Deutschen und Österreicher bis in alle Ewigkeit zur Kasse zu bitten, allerorts großer Beliebtheit erfreuen. Ich glaube, in der aktuellen, im Februar 2009 erschienenen Studie der Anti-Defamation League sind es in Österreich 55%, die sagen, also die auf die Umfrage sagen, dass die Juden nach wie vor zu viel über den Holocaust reden und dauernd darauf zu sprechen kommen. Indem man sich in diesem Fall selbst als Menschen begreift, der nur in Ruhe sein rechtschaffendes Leben führen möchte, daran aber von gewissen Kreisen permanent gehindert wird, die in Wahrheit nur Rache im Kopf haben, scheint die gegen Juden gerichtete Aggression also erneut als bloße Selbstverteidigung aufzutreten. Dieser sekundäre Antisemitismus gewinnt seine Dynamik, zwar also aus der Konfrontation mit der Vergangenheit, ist aber deshalb keineswegs als bloß rückwärtsgerichtete Haltung zu begreifen. Es handelt sich bei ihm nicht um etwas grundsätzlich anderes als den modernen Antisemitismus, nur wird dieser an die veränderten Umstände der Post-Holocaust-Gesellschaft adaptiert. Der sekundäre Antisemitismus ist also Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, wie eine berühmte Definition dieses Phänomens lautet. Dessen Kern bildet der Wunsch, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu vergessen und sich auch all der damit verbundenen Gefühle zu entledigen. Ein weiteres Phänomen vielleicht noch ist die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr, die ja sehr eng damit zusammenhängt, mit dieser Vorstellung, dass die Juden so rachsüchtig sind und immer noch auf Entschädigungszahlungen drängen, immer noch Restitutionszahlungen verlangen, uns nie in Ruhe lassen werden. Also der Begriff der Täter-Opfer-Umkehr ist hier recht nützlich, wo sich sozusagen die Täter und ihre Nachkommen in den postnationalsozialistischen Gesellschaften Deutschland und Österreich als die wahren Opfer von heute, als die wahren Opfer der Juden imaginieren. Die daraus resultierende paradoxe Parole des sekundären Antisemitismus könnte man also durchaus in jenem Satz fassen, mit dem ein jüdischer Arzt einmal sinngemäß feststellte, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Gut, ich komme nun zu einer Zusammenfassung. Es lässt sich sagen, dass die Psychoanalyse ein unverzichtbarer Grundpfeiler der kritischen Theorie war und ist, denn ohne den Begriff der zum Beispiel der apathischen Projektion ließen sich die völlig widersprüchlichen antisemitischen Vorstellungen ebenso wenig erklären wie die angesprochene Resistenz der Antisemiten und Antisemitinnen gegen ihr Weltbild widerlegende Erfahrungen. Also ich habe ja davon gesprochen, dass das Problem ja ist, dass es ja nichts hilft, einen Antisemiten mit einem netten Juden zusammenzubringen und zu hoffen, dass sie sich dann sinnvoll austauschen und dann das Ressentiment vorbei ist, sondern dass diese Wahrnehmung vor dieser Folie des Antisemitismus geschieht, wo die Realität nur mehr sehr, sehr verzerrt wahrgenommen werden kann. Der Antisemitismus unterscheidet sich vom Rassismus, wie gesagt, aber vor allem dahingehend, dass er die Juden als negative Autoritäten imaginiert, die stellvertretend für die als ungreifbar scheinenden Autoritäten der eigenen Wir-Gruppe und als Personifizierung des abstrakten Kapitalverhältnisses gehasst werden, während sich eben der Rassismus als Welterklärung nicht eignet, sondern nur unter Anführungszeichen als Gegenmittel zur narzisstischen Kränkung durch die Versicherung der eigenen Überlegenheit eignet. Also wenn man sich in dem Runtermachen, nach unten treten sozusagen im Rassismus der eigenen Überlegenheit versichert, dann ist das eines der Gegenmittel dieser gegen die narzisstische Kränkung, also eines der Mittel zur sogenannten Schiefheilung. Nach dem Holocaust muss jedoch jede Gesellschaftstheorie berücksichtigen, dass wir in einem postnationalsozialistischen Land leben, in dem viele Kontinuitäten zu jenem System bestehen, das die Shoah hervorgebracht hat. Ein vielleicht Ihnen paradox anmutendes, weil nicht so weit bekanntes Beispiel ist natürlich der Fall der Sozialpartnerschaft, also die Vorstellung, dass es dass Kämpfe zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern nicht ausgefochten werden, sondern am grünen Tisch konsensual gelöst werden. Also diese Vorstellung vom nicht vorhandenen Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital ist zum Beispiel etwas, was als Kontinuität zum Nationalsozialismus bezeichnet werden könnte. Auch der Antisemitismus hat nach Auschwitz bloß also eine Adaption erfahren. Durch den Begriff des sekundären Antisemitismus ist es in Anlehnung an die kritische Theorie also möglich, Phänomene wie die Schlussstrichforderung und die Vorstellung, dass die Juden mit ihren Entschädigungsforderungen nie Ruhe geben werden, bei der sich die Deutschen und Österreicherinnen als die Opfer der rachsüchtigen Juden wähnen, zu untersuchen. Wieder kann ich nur an Gerhard Scheidt anknüpfen, der auf den kategorischen Imperativ von Adorno zu sprechen gekommen ist, der nämlich lautet, alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Das ist sozusagen die einzige Handlungsanleitung, die kritische Theorie in diesem Sinne aufgrund ihrer Erkenntnisse zur Antisemitismustheorie gibt. Wie gesagt, wird es nicht nur in der nächsten Einheit genauer darum gehen, anhand der Studien zum autoritären Charakter im Detail zu zeigen, wie der Antisemitismus durch eine Vielzahl anderer Charaktermerkmale wie Konformismus, starre Konventionalität, autoritäre Unterwürfigkeit und Aggressivität oder die Glorifizierung von Macht und Autoritäten ergänzt wird, die zusammen dann eine autoritäre Persönlichkeit ergeben. Das also nächste Woche. Und das, was ich jetzt ausgelassen habe, weil es übernächste Woche kommt, ist die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus anhand seiner aktuellen, am stärksten ausgeprägten Phänomene, wie dem Antizionismus, aber auch dem Antisemitismus in der Linken. Darum soll es, glaube ich, in zwei Wochen bei Stefan Kriegert gehen. Zur Literatur, die ich Ihnen zu dem heute Gehörten empfehlen kann, wie gesagt, Lars Rensmann, kritische Theorie des Antisemitismus, gesagt wurde auch, und ich glaube, das ist insgesamt für die Ringvorlesung von Bedeutung, dass in diesem Buch Feindaufklärung und Re-Education, das ja auch auf eine Konferenz zurückgeht, die von der Studienvertretung mitorganisiert wurde, dass sich da wesentliche Teile der Vorträge auch in dieser Ringvorlesung gehört wurden, finden. Also mein Beitrag darin heißt Psychopathologie der Normalität, die Bedeutung der Psychoanalyse für die kritische Theorie. Da sind vor allem diese Mechanismen wie pathische Projektion und narzisstische Kränkung nochmal erörtert, weil ich jetzt über die Psychoanalyse sehr viel gesprochen habe, aber nichts über das, was an Unikreisen sehr schnell damit assoziiert wird, nämlich die Vorstellung, dass man Freud ja nicht lesen könnte, weil der doch ein Sexist gewesen sei. Damit habe ich mich auch sehr viel auseinandergesetzt in den beiden Büchern, die schon erwähnt wurden. Dazu habe ich deswegen heute auch nichts gesagt, weil ja, wir können darauf gerne in der Diskussion zu sprechen kommen, wenn Sie das interessant finden, aber ja, ich habe dazu schon öfter in diesem Rahmen vorgetragen. Gut, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in die Diskussion bzw. kommen zu den Verständnisfragen und dann würde ich vielleicht auch kurz über die Prüfungsanforderungen zu sprechen kommen, die Sie ja haben, nämlich darüber, was denn mögliche Essay-Themen wären, wenn Sie das interessieren würde, zu dem heute thematisierten Sachen ein Essay zu verfassen. Aber vielleicht heben wir uns das für ein bisschen später auf, denn wir haben ja noch Zeit. Gut, also ich lade Sie jetzt herzlich ein, sowohl Verständnisfragen aller Art als auch natürlich Diskussionsbeiträge abzugeben. Danke zunächst mal für die Aufmerksamkeit. Bitte. Es ist eine Idee, die hauptsächlich im Faschismus und im Nationalsozialismus entstanden ist, wenn auch sie natürlich nach 1945 unter hauptsächlich dann auch sozialdemokratischen Vorzeichen weitergeführt wurde. Ich meine das Insofern, als es diese Idee des Kooperativismus gibt, also die Vorstellung, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine einander widerstrebenden Interessen hätten, sondern sich durch vernünftige Diskussionen an einem Tisch irgendwie einigen könnten. Diese Idee, dass man im Sinne zum Beispiel des Wohles Österreichs sich doch friedlich zusammensetzt und verhandelt sozusagen, geht als Idee auf den Nationalsozialismus und Faschismus zurück, während es zum Beispiel in Italien ganz gang und gäbe ist und ganz natürlich ist, dass diese unterschiedlichen Interessen dann auch halt durch Streiks artikuliert werden. Nein, nein, also Skandinavien hat das erst viel später entwickelt. Nein, die Jahrhundertwende hat Dänemark die Sozialpartnerschaft eingeführt. Das Bundesrepublik kann Schweden, glaube ich, hat 100-jährige Sozialpartnerschaft. Ja, das Problem ist nur, dass man ja nicht leugnen kann, dass diese Ideen auch im Nationalsozialismus, also in Deutschland und Österreich, eine sehr viel prominentere Rolle gespielt haben. Und der Punkt ist, dass man sich fragen muss, ob man sich dieser Kontinuitäten, ob man über die kritisch nachdenkt oder nicht. Es mag ja sein, dass es das vorher schon woanders gegeben hat. Die Frage ist, gibt es ein Bewusstsein in Österreich darüber, dass diese kooperatistischen Vorstellungen sozusagen sehr stark auf nationalsozialistische Ideen zurückgreifen oder nicht? Also das wollte ich damit sagen. Ja, mein Problem ist, genau die Sozialpartnerschaft, genau der Schlüssel ist für den ökonomischen Erfolg der Republik. Und wenn man sich anschaut, wer diese Sozialpartnerschaft ausgehandelt hat, sind das lauter Leute, die im Widerstand waren. Deswegen das glaube ich auch nicht, ja. Nicht uninteressant, allerdings ist dann die hochhandelnde Frage natürlich, ist diese Idee der Sozialpartnerschaft ein Teil der Modernisierung, die die Österreicher als Modernisierung empfinden? Ja, ja. Ob man den Nationalsozialismus als Modernisierung. Auf jeden Fall, wenn man sich die Föste anschaut und so weiter, auf jeden Fall. Das heißt, war vieles falsch, aber. Also der Hauptpunkt, der Kern der Idee geht dahin zu sagen, dass man widerstreitende Interessen innerhalb einer Gesellschaft zurückstellt zum Wohle der Gemeinschaft, zum Wohle des Landes Österreichs. Das ist der Kernkritikpunkt, auf den ich abgezielt habe. Ja, ja, das steht ja nicht im Widerspruch zu dem, wo es eine sehr starke Tradition, die in diese Richtung argumentiert hat, gegeben hat. Also Sie können sich das auch anschauen, das ist natürlich auch im Austrofaschismus, also Emmerich Talosch und so weiter, in dem Sammelband wird das auch ausgeführt, wo das genau hergeleitet wird, wann sich das wie durchgesetzt hat, auch in Österreich. Der Schublade von linken Regierungen und so weiter, ganz geschäftliche Programme. Es ja, ist ja schon so, dass der Almar Schacht, der Vorsitzende des Nationalparks damals war, der Roosevelt sehr genau gelesen hat, gewusst, wie man die Leute beschäftigt, also das gegenseitige Verleben. Ob man das so eindeutig sagen kann, ich hätte da meine Schwierigkeit, das ist. Also diese Parallelen zwischen Ideen der Sozialdemokratie und dem, was dann im Nationalsozialismus angesetzt wurde, das ist ja eh bekannt, dass die sehr weit verbreitet sind. Und der wesentliche Punkt ist der, den Sie angesprochen haben, dass ja Modernisierung kein Widerspruch zum Nationalsozialismus ist, sondern tatsächlich der Nationalsozialismus unter diesen NS-Vorzeichen, unter der NS-Ideologie, die über alles drüber gestülpt wurde, natürlich eine entscheidende Modernisierung bedeutet hat. Und deswegen dann halt auf viele Vorteile sozusagen zurückgegriffen wurde, auch nach 1945. Ich sage nicht mehr, als dass man sich dieser Sachen einfach bewusst sein muss, sozusagen in Österreich. Würde man das dann zurücknehmen und sagen, nein, das kommt vom Nationalsozialismus, das macht man dann nicht. Mhm. Also das ist eine schwierige Sache. Gut. Sie wollten noch was? Können Sie vielleicht an dieser Stelle den Begriff des beschädigten Subjekts noch einmal ganz kurz übersetzen? Also die Überlegung ist, dass es im Zuge der, sagen wir mal, Sozialisation von Kindern nicht nur die Aneignung dessen, was notwendig ist, um in der Realität zu bestehen, sozusagen gibt, sondern dass es auch eine Verinnerlichung dieser zusätzlichen Triebunterdrückung gibt, dieser zusätzlichen Zwänge, die aufgrund unserer gesellschaftlichen Verfasstheit sozusagen als notwendig erscheinen, die aber eigentlich etwas gesellschaftlich Bedingtes sind. Das heißt, ein beschädigtes Subjekt wäre dann eins, das dadurch, dass sehr, sehr früh diese Zwänge auf das Kind zu wirken beginnen, nicht in der Lage ist, zum Beispiel ein laut Freud anzustrebendes Gleichgewicht zwischen dem, was er Ich, Es und Über-Ich nennt. Also das Ich, fangen wir mit dem Es an, das Es als das, wo die ganzen Triebregungen, sexuellen, frühkindlich sexuellen Wünsche und Bedürfnisse kommen, das in ein Gleichgewicht zu bringen mit dem, was man verinnerlicht als Normen und Gebote in unserer Gesellschaft, was dann das sogenannte Über-Ich bildet, und das auch noch in Einklang zu bringen mit den Zwängen und den Erfordernissen der Außenwelt. Das heißt, das Ich versucht hier eine Vermittlerrolle zwischen all diesen Ansprüchen einzunehmen. Wenn es aber das Problem hat, dass es zum Beispiel in patriarchalischen Familien aufwächst, wo es eine sehr starke gewalttätige Autorität, also jetzt nicht im Sinne von Verprügeln, sondern im Sinne von Nicht-Sache-Autorität, die sich selbst als jemand sieht, der die Aufgabe hat, sich überflüssig zu machen, sozusagen im Zuge des Erwachsenwerdens, sondern wenn man konfrontiert ist mit Autoritäten, die nicht erklären, warum etwas verboten ist, sondern Strafe androhen und so weiter. Darüber wird es sehr stark, glaube ich, in der nächsten Einheit unter dem Begriff des autoritären Charakters gehen. Dann gelingt es nicht, zum Beispiel diese äußerlichen Normen zu verinnerlichen in dem Sinne, dass sie dann selbstverständlich werden, sondern sie werden immer als belastend empfunden. Das Subjekt ist somit dann beschädigt, als es den Wunsch verspürt, zum Beispiel in der Masse sich von diesem belastenden Gewissen zu entledigen. Und zugleich gibt es als Erwachsener das Problem, dass man, was ich gesagt habe, dieses Gefühl der Ohnmacht hat, dieses Gefühl des leicht überflüssig werden Könnens am Arbeitsmarkt, gerade jetzt aktuell, aber sowas Abstraktes wie die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft im Detail nicht durchschaut, sondern narzisstisch gekränkt ist, um den Begriff wieder hineinzunehmen, was dann zur Suche nach Schuldigen führen kann und so weiter. Bitte. Könntest du das Zitat von Adorno dem Materialismus gegenüber dem psychologischen Ökonomen und Rechte noch mehr erläutern? Das ist ja dann noch durch den Nationalsozialismus reflektiert worden. Inwiefern? Weil Da denke ich über die Begriffe aus, auf die Bedürfnisse. Ja, also ich habe immer versucht, schon ökonomisch und gesellschaftlich zu sprechen. Also es meint schon beides. Es geht nicht nur um die kapitalistisch verfasste Gesellschaft, sondern auch um alle, also sowohl ökonomischen als auch gesellschaftlichen Bedingungen der Sozialisation von eines Individuums. Also du hast natürlich recht, dass es durch den Nationalsozialismus sehr stark diese Verschiebung gegeben hat von, wir reden nicht mehr davon, dass die Bedürfnisbefriedigung der Menschen nicht im Vordergrund steht, sondern es ist ganz was anderes passiert, ein Zivilisationsbruch sozusagen. Aber das macht es umso notwendiger zu sagen, dass es nicht um die Psyche des Einzelnen geht, die irgendwie isoliert zu betrachten ist, denn es hilft ja auch nichts, keine Ahnung, das Problem, was wir haben in einer Gesellschaft, in der es sehr hohen Antisemitismusanteil gibt in der Gesellschaft, ist, dass der Einzelne ja dann nicht als verrückt erscheint, sondern zur Norm wird. Und das ist ja dann das, wo die gesellschaftlichen Faktoren ausschlaggebend sind. Denn es gibt keine Krankheitseinsicht in dem Sinne bei Antisemiten und Antisemitinnen, wenn sie sich gut aufgehoben wissen in einer Gesellschaft, wo das sehr weit verbreitet ist. Und das ist halt das Problem, das durch den Zweiten Weltkrieg schlagend sozusagen klar geworden ist. Ja. Aber es ist ein sehr guter Punkt, ja. Also die Schriften, wo es wo von Ökonomie gesprochen wird, sind auch eher aus den späten 30ern und dann ist hauptsächlich von den gesellschaftlichen Bedingungen die Rede. Also der Text von Adorno heißt ja auch zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie, also da geht es überhaupt um die sozialen Faktoren versus den individuellen psychologischen sozusagen oder ja, den Zusammenhang der beiden. Mhm. War da noch eine Wortmeldung oder war das nicht mehr? Du wolltest... Ja. Bitte. Es gibt ja neben der Gruppe von den betroffenen Antisemiten, Antisemitinnen auch noch eine sehr, sehr große Gruppe von Leuten, die, wie du auch in dem Wort das angesprochen hast, zwar meinen, Nationalsozialismus und den Holocaust war ganz furchtbar schrecklich, aber man sollte vergessen, man sollte nicht drüber reden und wirkt da der klassische Mechanismus der Verdrängung nach Freud oder geht es darüber hinaus? Also wie wäre diese Art von Reaktion psychoanalytisch zu Naja, Adorno würde dazu sagen, man muss Dinge, die man nicht wahrhaben will, weil sie eine narzisstische Kränkung darstellen, zuerst sich selbst ausreden, um es den anderen auszureden. Das heißt, auch bei dem klassischen Motiv des wir haben ja nichts gewusst, geht es tatsächlich um etwas recht Ambivalentes. Also es ist keine Verdrängung im Sinne von, es ist gar nichts bewusst vorhanden, sondern es ist ein es sich ausreden, um es den anderen ausreden zu können, sozusagen. Also es ist eher so, was wir eine ja, es gibt den Begriff nicht, aber kollektive Verdrängung im Sinne von, man eignet sich darauf, dass das nicht existiert oder man nichts gewusst hat und so weiter. Aber es ist psychoanalytisch nicht Verdrängung in dem Sinne, dass das wirklich mit allen Mitteln, die psychisch zur Verfügung stehen, sozusagen im Unbewussten gehalten wird, sondern es kommt ja dann in den lustigsten Situationen irgendwie dann doch wieder zu tragen heraus, dass man ja... doch recht viel gewusst hat. Also ein Freund hat mir gerade erzählt von seiner altersdementen Oma, die plötzlich nur mehr so Sachen erzählt von Leuten, die abgeführt wurden, deportiert wurden und so weiter, obwohl sie früher sehr lange darauf beharrt hat, von all dem nie was gehört zu haben. Also da ist das auf jeden Fall. Aber ich habe das gar nicht gemeint, also die sagen, wir sind ja nichts gewusst, aber Leute, die möglicherweise den Nationalsozialismus selber nicht miterlebt haben, Na gut, gerade wenn du sagst, sie wissen alles, was passiert ist, dann macht der Begriff der Verdrängung keinen Sinn. Das Wesentliche ist, warum will man nicht darüber reden? Und da ist halt der zentrale Punkt, dass das halt der positive Bezug auf das eigene Wir-Kollektiv sozusagen zur Identitätsstiftung und zu einer narzisstischen Aufwertung führt, weil man sich in diesem Kollektiv eben stärker fühlt, als wenn man sich als ohnmächtiger Einzelner, als beschädigtes Subjekt sozusagen wähnt. Gibt es irgendwie eine Überlegung davon? Ich denke gerade an den Kreisgewiesenthal-Streit, die Würde und Trans gegen die Urteile, ne? Weil das ist der Kreis der ganze Semitismus vorzuwerfen, weil ich nicht will. Oder kann man schon nicht, aber er hat ja immer dieses Freilos gehabt, also zumindest von der davon gesprochen. Und ich denke mir, dass Wien so ein bisschen so eine ambivalente Beziehung immer wieder hat. Es ist ein polnischer Knoten, weil wenn man sich zum Beispiel Arthur Schnitzler anschaut, der also permanent vor das Gericht gezerrt worden ist von jüdischen Orthodoxen, weil er so unjüdisch war, und er aber immer gesagt hat, ich bin Atheist, und dann hat man später noch Antisemitismus vorgeworfen. Und die Identität genau damit befasst, versteht man diese ganze, das ganze Kumulut an Problematik nicht. Es geht um die jüdische Emanzipation und den eigenen Staat, damit die was verherrscht und damit diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Freiheiten. Also das erfordert schon sehr viel Wissen. Aber wie kann man das irgendwie beurteilen? Ja, das ist so für mich so das exemplarische österreichische Verhältnis. Ich finde es spannend, dass das Thema heute Antisemitismus-Theorie ist und Sie auf den Antisemitismus oder den möglichen Antisemitismus von Juden zu sprechen kommen. Warum ist das so? Also wie ist jetzt der Konnex gewesen? Das finde ich rein von der Gedankengang interessant. Der antisemitisch ist oder als einen jüdischen Politiker, der mit dem Nationalismus oder der zionistischen Bewegung nicht viel anfangen konnte. Meine Frage ist eben dieses ambivalente Verhältnis. Nach der Frankfurter Schule lässt sich das dann nicht mehr so einfach auflösen. Das meine ich. Ja, also dass das schwierig ist mit dem etwaigen Antisemitismus von Juden, ist keine Frage. Ich finde es spannend, dass Sie in diese Richtung überhaupt nachdenken. Also spannend insofern, als ich es eigentlich viel logischer fände, über den postnationalsozialistischen Antisemitismus in Österreich überhaupt zu sprechen und nicht über irgendwelche marginalen Sonderfälle. Also das ist halt das Interessante an der Frage, finde ich, also, dass man überhaupt darauf kommt, die so zu stellen. Wenn man immer sagt, Österreich, also in den 60er-Jahren, hat eine lange antisemitische Tradition, und der Kreis hat gesagt, also, wenn das so wäre, wäre ich nicht Bundeskanzler. Ja, und damit war sämtliche Diskussion immer durchgeschlagen. Ja, aber dass er das gesagt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass damit irgendwas widerlegt sei. Bei wem und inwiefern? Ja, bei der russischen Bevölkerung, die sich jetzt auch für die Kultur. Also, ich habe den Vortrag auch eigentlich auch gezeigt, dass gerade der Antisemitismus sehr widersprüchlich ist und weil überhaupt gar keiner wirklichen Logik folgt. Und das finde ich, ist ja natürlich auch, dadurch natürlich kann auch ein guter Antisemitismus sein, weil gerade ist keine Logik wirklich daneben. Also, ich finde, das ist jetzt eigentlich kein Gegenargument oder kein. Ich hätte dich mit einer anderen Frage zurückgezogen, nachdem wir jetzt über das gerade so die Weltantisemitismus oder die Projektion oder die Klassifikation von abstrakten Fischen gehört, die sind eben eigentlich verantwortlich gemacht. Was muss die Gruppe eben damals tun? Ob man sich vorstellen kann, dass eine kritische Idee hinterher ist oder aus Richtung ist, dass das auch eine andere Bevölkerung betreffen kann. Mir ist klar, dass die Gruppe natürlich die Gruppe der Sonderfall sind. Das ist natürlich schon unglaublich. Historische Gründe, dass ich, warum diese gerade nicht geblieben waren. Aber die Frage, die mich trotzdem beschäftigt ist, kann es auch sein, dass diese Projektion ein bisschen andere. Also wenn wir jetzt über das Spezifische am Antisemitismus, dass diese Projektion der Allmacht und der Weltverschwörung sprechen, dann gibt es schon Versuche unter dem Begriff des strukturellen Antisemitismus, sich zu fragen, ob es nicht ähnliche Phänomene gibt. Also es gab Versuche, das zum Beispiel anhand der Vorstellungen über Mafia zu machen, über internationale Kriminalität sozusagen, über Dealer-Paranoia, aber das finden sich dann halt immer nur einzelne Aspekte sozusagen wieder dessen, was Antisemitismus als Phänomen ausmacht. Aber da gibt es sowas wie die Vorstellung einer negativen Autorität, die uns bedroht, also die eine totale Bedrohung sozusagen der eigenen Wir-Gemeinschaft ist, aber immer nur, also es finden sich nie alle Aspekte sozusagen. Und wichtig finde ich aber genau diesen Punkt, zu unterscheiden, dass obwohl Rassismus und Antisemitismus sehr viel gemeinsam haben, ja, das ist eh klar, okay. Zu dem Punkt mit den Ambivalenzen beim Antisemitismus, naja, es gibt ja auch das berühmte Phänomen des Antisemitismus ohne Juden. Also es bedarf ja sozusagen der konkreten Personen, an denen sich der Hass auslebt, ja gar nicht. Es reicht ja allein das Leben in einem Land, das Jüdinnen und Juden in großer Anzahl ermordet hat, um Schuld- und Erinnerungsabwehr zu betreiben, um sekundären Antisemitismus auszuleben, sozusagen, ohne dass es die konkreten Juden geben muss in der Gesellschaft. Das ist ja, das kommt noch dazu als ein Beweis dafür, wie entkoppelt das von irgendwelchen realen Sachverhalten und so weiter ist. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich vielleicht auf die möglichen Themen zu sprechen kommen, die im Anschluss an diesen Vortrag als Essay zu bearbeiten wären. Also ich weiß nicht, ich glaube, Sie wissen das ja alle, dass ein Essay geplant ist als Prüfungsmodalität sozusagen. Und wir wurden ja gebeten von der Studienvertretung, uns Themen einerseits zu überlegen, die wir Ihnen anbieten können, sozusagen Themenvorschläge zu machen. Andererseits, falls Sie schon Ideen haben, könnten wir das jetzt auch besprechen. Also um nur ein Beispiel zu nennen, wäre genau dieser Punkt der Antisemitismus-Theorie im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen und psychologischen Erklärungsansätzen, was Sie angesprochen haben, wäre so ein mögliches Thema. Bei Essays finde ich es immer gut, wenn man genau so ein Spannungsverhältnis hernimmt, wenn man irgendwas hernimmt, was schon eine treibende Frage sozusagen in sich enthält und nicht, also ein Essay wird nicht funktionieren, wenn man sich einfach nur ein Thema setzt und schreibt, was es dazu schon gibt. Zum Beispiel wäre, keine Ahnung, die Entwicklung der psychoanalytischen Begrifflichkeiten in der kritischen Theorie vielleicht etwas für eine Seminararbeit, aber für ein Essay, da soll es ja darum gehen, flüssig ein Thema zu erörtern, und einen Standpunkt theoretisch zu begründen und empirisch zu verankern sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, zumindest vom Ansatz her soll das in diese Richtung gehen. Also das heißt, man entwickelt einen Standpunkt und argumentiert dann diesen im Zuge des Essays durchaus auch subjektiver als in Seminararbeiten und auch mit mehr stilistischen Freiheiten, glaube ich. Ja, also es sollte etwas sein, was auf jeden Fall flüssig und gut lesbar ist und nicht sehr akademisch sozusagen ist. Genau, also dieses Spannungsfeld zwischen ökonomischen oder gesellschaftlichen und psychologischen Erklärungen wäre so ein Ding. Haben Sie denn schon Ideen? Also ich will Sie jetzt nicht überfordern, ich dachte nur, ich will Ihnen das auch anbieten, dass wir das besprechen können. Wir können das gerne auch per Mail machen, denn ich glaube, es ist sehr sinnvoll, wenn man vorher abklärt, worüber man schreiben will. Ich weiß das zumindest aus meinen Lehrveranstaltungen, dass öfter dann Vorschläge kommen für Themen, die eigentlich recht wenig mit dem Thema der Vorlesung oder des Proseminars zu tun haben. Also wenn Sie zu dem heutigen Gehörten in Anlehnung daran sozusagen sich in einem Essay abarbeiten können, können Sie mir auch per Mail schreiben, was denn das wäre oder auch, ob das was Geeignetes wäre und so, und was, ob ich Literaturtipps habe und so weiter. Gibt es dazu schon konkrete Fragen, Vorschläge, Ideen oder so? Ja, ich glaube, das ist noch recht früh. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Gut, Mailadresse ist eh klar, so wie mein Name, @univie.ac.at. Ja, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann war es das auch von meiner Seite und ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit.